Nachdem Sie diese Schallplattenseite aufgelegt haben, hoffe ich, dass Sie es ebenso gut sind, wie ich es war, als ich Sie besprach. Ich möchte die nun folgenden Rillen, das heißt, eigentlich ist es ja nur eine, immer dieselbe, nicht? Mit dem gemeinen Igel, der aber gar nicht gemein, sondern ungemein sympathisch ist, ausfüllen. Das geht so. Der Igel, lateinisch Igellus stachelosus oder kurz Stachus, zerfällt in zwei Arten, nämlich in den Land- und in den Seeigel. Letzterer lebt im Wasser und sieht seine Aufgabe hauptsächlich darin, badenden Menschen in die Füße zu stechen. Da eine Nützlichkeit dieses Tuns nicht einzusehen ist, lassen wir ihn links schwimmen und wenden uns nur dem Landigel zu. Der Igel nimmt unter den uns geläufigen Tieren eine Sonderstellung ein, nämlich die nach ihm benannte Igelstellung. Denn ein Igel hat weder Haare, noch Federn, noch Schuppen. Nein, er hat Stacheln. Stellen Sie sich das mal vor. Er gehört also zur Gattung der Stachelschweine, der Stachelrochen und der Stachelbären. Auf der Unterseite des Leibes trägt der Igel keine Stacheln, sondern mehrere Beine, deren genaue Anzahl noch nicht erforscht ist. Denn niemand würde es doch wagen, einen Igel oben anzufassen und hochzuheben, um nachzusehen, was er unten hat. Nee. Der Igel sieht sich im Allgemeinen sehr ähnlich. Und wenn er in sich Naja, das ist ja wie ein Bein halten, nicht? Also, da sagt man auch immer Bein, das heißt beinhaltet. Also wenn er sich eingeigelt hat, weiß man nicht, was vorn und hinten bei ihm ist. Und was seine Fortbewegung betrifft, so ist sie eine sehr schnelle. Denn wer erinnert sich nicht an den historischen Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel? Hm? Der Igel schlug den Hasen um mehrere Längen und soll noch die Kraft besessen haben, am Ziel dem Verlierer zuzurufen: Edge, ich bin schon da. Der Igel hält jedes Jahr seinen wohlverdienten Winterschlaf, wohlvertrauend auf die Stacheln, die ihn vor allen Gefahren sicher abschirmen. Übrigens, nach neuesten Forschungen des bekannten Tierprofessors Dr. McShee, ernährt sich der Igel nicht nur von Insekten, die zu Fuß unterwegs sind. Nein, mit seinen Stacheln ist er in der Lage, auch fliegender Kerbtiere teilhaftig zu werden. Und das geschieht so. Passen Sie zu. Hören Sie auf. Hören Sie zu. Sieht da irgendein Käfer, eine Wepse, eine Wespe, eine Forelle, eine Libelle, Forelle. Ja, es gibt ja auch fliegende Fische. Ja, aber vielleicht nicht im Wald. Oder sowas auf sich zufliegen, so richtet er plötzlich einige seiner Stacheln nach vorn. Das Insekt kann nicht mehr bremsen und unweigerlich wird es aufgespießt. Nun schnellt der Igel die Stacheln nach oben, das Opfer wird hochgeschleudert, der Igel wirft sich blitzschnell auf den Rücken und fängt mit dem Mund die herabfallende tote Kerfe auf. Diese komplizierte Art der Speisenaufnahme hat für den Verbraucher einen großen Vorteil. Je mehr er nämlich isst, desto mehr nimmt er ab. Ich empfehle allen vollschlanken Hörern der sportlichen Disziplin des Igels nachzueifern. Jawohl. Es müssen ja nicht unbedingt Insekten sein, ne? So. Der Igel ist eines der ältesten Säugetiere, die es gibt. Trotzdem habe ich neulich mal einen ganz jungen gesehen. Also, sie scheinen sich tatsächlich fortzupflanzen, die Igel, was immerhin erstaunlich ist. Ja, und warum ist das erstaunlich? Die Lösung dieser Frage erfahren Sie nun an- und abschließend im folgenden kleinen Igelgedicht. Der Igel sprach zu Igelin: Du weißt nicht, wie verliebt ich bin. Ich liebe dich wie nichts so. Dann drückte er sie fest an sich, worauf sie schrie: Auch ich lieb dich, doch lass das sein, du stichst so. Sehen Sie? Drum. Noch ein Gedicht. Der Berg. Würden sämtliche Berge der ganzen Welt zusammengetragen und übereinander gestellt und wäre zu Füßen dieses Massivs ein riesiges Meer, ein breites und tiefs, und stürzte dann unter Donnern und Blitzen der Berg in dieses Meer. Das wird spritzen. Die alte Lehmann kann nachts nicht schlafen. Ja, warum denn nicht? Naja, Herr Lehmann sitzt im Gasthaus, Krause kommt dazu. Was sie beide möchten, lässt sie nicht in Ruhe da. Endlich geht die Türe auf, jetzt kommt Herr Meier an. Mensch, Meier, komm her, wir brauchen dich, du bist der dritte Mann. 18, ja, 20, ja, 2, 3, 4, Basse, Contraré und Bock. Jetzt geht es los. Los, los, los, mischen, mischen. Jetzt hab ich genug gemischt, hatte ich schon mal eine Tour. Ach, jetzt lässt er auch noch alle Karten fallen, der Mischling. Was wär das Leben ohne Skat? Es wäre öd und blöd und fad. Wir dreschen Karten, dass es kracht. Bis in die Nacht, bis in die Nacht. Ein Gramm mit Vieren ist Adu. Ein Nullo, wer kommt noch dazu? Wir reizen, dass es nur so kracht, bis in die tiefe Nacht, bis in die tiefe Nacht. Ja, ja, wir reizen, dass es nur so kracht, bis in die Nacht. So wird's gemacht, jawohl. Ober, Herr Ober, noch eine Lage für den Skatverein. Denn in trockenem Zustand kann kein Spiel gedeihen. Wenn auch unsere lieben Frauen böse sind und schreien, auch diese kleine Leidenschaft, die müssen sie verzeihen. 18, ja, 20, ja, 2, 3, 4. Nee, passe. Nicht die falsche Dame drücken. Ich bin ja nicht blöd, nicht? Also los, eine Mal von hinten. So, jetzt noch mal von hinten. Was wäre das Leben ohne Skat? Es wäre öd und blöd und fad. Wir dreschen Karten, dass es kracht. Jawohl, bis in die Nacht, bis kurz vor acht. Ein Gramm mit Vieren ist Atu. Ein Nullo, wer kommt noch dazu? Wir reizen, reizen, reizen, reizen, dass es nur so kracht, bis in die tiefe Nacht, bis in die tiefe Nacht. Ja, ja, wir reizen, reizen, reizen, reizen, dass es nur so kracht, bis in die Nacht. So wird's gemacht, jawohl. Reizen, reizen, das ist nur so kracht, bis in die tiefe Nacht, bis in die tiefe Nacht. Ja, ja, wir reizen, das ist nur so kracht, bis in die Nacht. So wird's gemacht, jawohl. Hey, Mensch, Meier, jetzt habe ich doch die falsche Dame gedrückt. Also gut. Jetzt wollen wir mal an die Briefmarkensammler appellieren. Ich nehme an, dass hier drei oder zwei im Saale sind. Und zwar gibt es eine ganz besondere Briefmarke, die Mauritius. Ich habe dieses Werk bedichtet und zwar so. Herr Heinrich Franz von Ohnegleichen, der sammelte gern Postwertzeichen mit Zähnen und mit glatten Rändern aus Übersee und anderen Ländern und klebte sie alle vereinigt, jedoch geordnet und gereinigt, ins Album, wie man das so muss. Nur fehlte die Mauritius. Was hatte er nicht unternommen, um diese Marke zu bekommen? Ja, selbst dass er der Minne frönte mit Minna, die ihn arg verwöhnte, so fragte er bei jedem Kuss, hast du nicht die Mauritius? Bald brachte beiden Adebar ein Kind, das zwar ein Mädchen war, doch Heinrich fasste den Entschluss, die nennen wir Mauritius. Gewiss, gewiss, der Name passt nicht recht für ein Kind von weiblichem Geschlecht. Doch sei es zu End, sei der Verdruss. Ich hab eine Mauritius. Sehr früh schon ging das Mädchen gern in Bars, damit es tanzen, lernen und dadurch körperlich erstarke. Na, sie wurde vielleicht eine Marke. Nun gehen wir in die Berge. Das Echo. Das Echo liegt im Felsenspalt und schläft mit Schnee bedeckt. Solange es Winter ist und kalt, wird es nicht aufgeweckt. Doch wenn der Schnee geschmolzen ist, du, lieber Enzian, grünst und mutig jodelt der Tourist, hat's Echo wieder Dienst. Ja, das war nur so ganz, ganz kurz. Oder der Mathematiker. Es war sehr kalt, der Winter dräute, da trat und außerdem war's glatt, Professor Wurzel aus dem Hause, weil er was einzukaufen hat. Kaum tat er seine ersten Schritte, als ihn das Gleichgewicht verließ, er rutschte aus und fiel und brach sich die Beine und noch das und dies. Jetzt liegt er nun völlig gebrochen, im Krankenhaus in Gips und spricht, ich rechnete schon oft mit Brüchen, mit solchen Brüchen aber nicht. Oder am Kamin. Es gibt recht viele, die noch immer vom englischen Kamine schwärmen. Er kann so leidlich zwar das Zimmer, doch ich mich nicht für ihn erwärmen. Wenn ich vor solche Möbel sitze, ich muss das wirklich mal erwähnen, so habe ich vorne große Hitze und klappere hinten mit den Zähnen. Sitzt du jedoch bei mir ganz dicht, legst um mich deinen lieben Arm, dann gilt das, was ich sagte, nicht. Dann habe ich es auch hinten warm. Die Turmuhr. Bläst um unsere Kirche Turm aus Nordwest ein starker Sturm, geht die Turmuhr überm Dach immer nach. Wenn der Sturm sich aber dreht, von der anderen Seite weht und man blickt zur Uhr empor, geht sie vor. Bläst jedoch der Sturm voll Zorn, mal ganz anders, mal von vorn, kann man an den Zeigern sehen, sie bleibt stehen. Wenn der Sturm sich aber legt und kein Lüftchen sich bewegt und man schaut zur Turmuhr flüchtig, geht sie richtig. Milch. Apropos Milch. Milch. Es bot der arme Trödlersmann dem Grafen ein Gemälde an. Das zeigte farbig, froh und frisch zwei Gläser Milch auf einem Tisch. Der das gemalt war namenlos, das Bild dagegen rahmenlos. Da sprach der Graf zum Trödlersmann, was fang ich ohne Rahmen an? Der Rahmen ist das A und O für dieses Machwerk sowieso. Und dann der Preis, ganz unerhört, so viel sind zwei Glas Milch nicht wert. Und außerdem fehlt, wie ich sag, der Rahmen, also guten Tag. Da packte unser Trödlersmann das Bild ein und sprach traurig dann, wie doch's Interesse gleich erlahmt an Milch, ist sie wie hier entrahmt. So, das war das. Ein Moment, das kommt gleich. Ich muss ein paar Seiten hier umblättern. Das ist ja so. Ach ja, hier. Es war einmal ein altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss. Er hatte Mägde, hatte Knechte und eine Frau. Das war das Schlechte. Ihr Mund war breit, ihr Hals war lang und es klang scheußlich, wenn sie sang. Da zielte er mit Korn und Kimme und Wut auf sie. Das war das Schlimme. Es machte Bumm, natürlich lauter. Dann fiel sie um. Zum Himmel schaut er und spricht das Auge voll Gewässer. Vielleicht singt sie da oben besser. Und noch so ein Rittergedicht. Es ritt der edle Ritter Kunkel durch einen Wald, der still und dunkel, als plötzlich jäh und ungestüm ein grauslich graues Ungetüm, ein richtig schlimmes Drachenvieh, das Feuer, Gift und Galle spie, sich fliegend näherte dem Reiter und schrie, bis hierher und nicht weiter. Der Ritter Kunkel zog am Zügel, dann seinen Degen, stieg vom Bügel und mutig, ohne banges Zagen, ging er dem Drachen an den Kragen. Gar bald gelang's ihm hintern Ohren, das Scheusal schmerzhaft anzubohren, worauf es ausschrie nach dem Stich und flugs nach oben hin entwich. Der Ritter reinigte den Degen und ritt nun auf befreiten Wegen dorthin, wohin er vorhin wollte, wozu es fast nicht kommen sollte. Das Volk begrüßte ihn mit Tüchern und bald schrieb man von ihm in Büchern, weil er der Erste war, wie es hieß, der einen Drachen steigen ließ. Der Frühling, wie wundervoll ist die Natur. Man sieht so viele Blüten. Auch sieht man Schafe auf der Flur und Schäfer, die sie hüten. Ein leises Lied erklingt im Tal, der müde Wanderer singt es. Ein süßer Duft ist überall, bloß hier im Raum, da stinkt es. Der Einsame. Einsam irrig durch die Gassen, durch den Regen, durch die Nacht. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Nichts bleibt mir, als mich zu grämen. Gestern sprang ich in den Bach, um das Leben mir zu nehmen, doch der Bach war viel zu flach. Einsam irrig durch den Regen und ganz feucht ist mein Gesicht, nicht allein des Regens wegen, nein, davon alleine nicht. Wo bleibt Tod in schwarzem Kleide? Wo bleibt Tod und tötet mich? Oder besser noch uns beide? Oder besser erst mal dich? Ich weiß nicht, ob Fußballfreunde hier sind. Habe ich auch einen. 44 Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel. Und weil sie so rasen müssen, nennt man das ein Rasenspiel. Rechts und links stehen zwei Gestelle. Je ein Spieler steht davor. Hält den Ball er, ist ein Held er. Hält er nicht, schreit man, du Tor! Fußball spielt man meistens immer mit der unteren Figur. Mit dem Kopf, obwohl es erlaubt ist, spielt man ihn ganz selten nur. Und dann ein, nein, etwas, das eigentlich dürfte ich das viel später vortragen, aber so vielleicht im Ende Oktober oder September. So. Wenn Blätter von den Bäumen stürzen, die Tage täglich sich verkürzen, wenn Amsel, Drossel, Fink und Meisen die Koffer packen und verreisen, wenn all die Maden, Motten, Mücken, die wir versäumten zu zerdrücken, von selber sterben, so glaub mir, es steht der Winter vor der Tür. Ich lass ihn stehen, ich spiele meinen Possen, ich hab die Tür verriegelt und gut abgeschlossen. Er kann nicht rein, ich hab ihn angeschmiert. Jetzt steht der Winter vor der Tür. und friert. Ja. Aber das passt jetzt ganz genau hinein, Urlaub im Urwald. Ich gehe im Urwald für mich hin. Wie schön, dass ich im Urwald bin. Man kann hier noch so lange wandern, ein Urbaum steht neben dem anderen. Und an den Bäumen, Blatt für Blatt, hängt Urlaub. Schön, dass man ihn hat. So, das war's. So, jetzt kommt, glaube ich, das... Ja, warum die Zitronen sauer wurden. Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, ich weiß noch nicht genau mehr, wann dies gewesen ist, so süß wie kann dies. Bis sie eins sprachen. Wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen. Auch finden wir das Gelb abscheulich. Wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, daraus kann nichts werden. Ihr müsst so bleiben, ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, fange ich an von vorn. Holla he, juvi juvi de, ha ha ha. Holla he, juvi juvi de. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, dann trinke ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann trinke ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fange ich an von vorn. Holla he, juvi juvi de, ha ha ha. Holla he, juvi juvi de, alle. Holla he, juvi juvi de, ha ha ha. Holla he, juvi juvi de. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fang ich an von vorn. Hollei, juvi juvi de, ha ha ha. Hollei, juvi juvi de, alle. Hollei, juvi juvi de, ha ha ha. Hollei, juvi juvi de, olé. Verzeihen Sie, wenn ich jetzt in das... dieses Programm der Heiterkeit und der guten Laune des Frohsinns einen etwas ernsten und seriösen Ton bringe. Es handelt sich hier um Experimente vollkommen neuartiger Art. Und zwar psychologisch-therapeutische Experimente, die von buddhistischen Mönchen auf den Hochebenen Tibets entwickelt und entdeckt wurden und die ich Ihnen jetzt vorführen will. Alles, was Sie bisher an Hypnose, an Suggestion, an Ähnlichen, an Gedankenübertragung gehört haben, wird durch diese Experimente überboten. Ging aber nur Morgen Menschen mit sehr starken Nerven können mit einem Kinderwagen auf der Straße spazieren. Es waren 6 Räder am Wagen angebracht und 2 Knaben männlichen Geschlechts waren in demselben enthalten. Es schien die Sonne. Ja, verzeihen Sie bitte, Sie können hier nicht. Ich möchte gerne. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, verzeihen Sie diese Störung. Es handelt sich darum, dass nur Menschen mit sehr starken Nerven meine in der Lage Schwester sind, diesen Vortrag Morgen bis zum Ende 7.80 auszuhalten. Mit einem Kinderwagen auf der Straße spazieren. Es waren 6 Räder am Wagen angebracht und 2 Knaben männlichen Geschlechts waren in demselben enthalten. Es schien die Sonne. Ja, also, ein Momentchen, ja, Sie kommen vielleicht, es ist später, ja, ein Momentchen, es ist zu früh, Sie dürfen jetzt noch nicht kommen. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass meine ich jetzt Schwester ging gestern Morgen um 7.80 Uhr mit einem Kinderwagen auf der Straße spazieren. Es waren 6 Knaben am Wagen angebracht und 2 Räder männlichen Geschlechts waren in demselben enthaltsam. Es schien die Sonne und es hub. Hub, hub, hub, hub, hub, hub, hub, hub. Was hub denn? Es hub an zu regnen. Ja. Und sie hatte dieser halb und dester wegen hatte sie nasse Füße bekommen. Hier unten. Natürlich, ja, wo soll sie denn sonst nasse Füße bekommen? Und siehe da, Doppelpunkt. Es wälzte sich ein Lumpen Klem. Ein Klumpen Lehm wälzte sich Mutter und Vater Seelen allein. Auf dem Damm. Der arme Lehm. Sie hatte nasse Füße bekommen. Ja, das haben Sie schon mal gesagt. Ja. Sie hatte ja auch 2 nasse Füße. Ja. Und es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging. Das war im Jahr Schalke 04. Sie hatte gerade Käse gegessen. Das hatten Sie noch nicht gesagt. Kamembert. Bitte? Kamembert. Nein. Sie hatte ja nasse Füße bekommen. Ja, das hat... Ja, 3 nasse... Nein, verzeihen Sie, Herr. 3 nasse Füße, das kann ich mir nicht glauben. Sie hatte ja noch einen Hund bei sich. Und der stand auf einem Bein. Ja. Ja, also ich glaube... sagen Sie ehrlich... Also ich bitte, ich bin sind Sie so unintelligent oder tun Sie nur so, weil Sie... Nein, das geht Sie an einen feuchten Matsch an. Ein very much geht Sie das an. Ob ich nun intelligent oder intelligent bin, ne? Das ist ja nun Hase wie Jocke. Bitte? Jose wie Hacke. Ja. Ja. Aber scheint aus einer ulkigen Familie zu stammen. Was war denn der Herr Papa, wenn ich fragen darf? Brillenmacher. Optiker. Nein, Tischler. Ich werde Sie jetzt mal auf Ihre Intelligenz prüfen. Ich glaube nämlich sehr stark, dass... Ja, wenn Sie meinen, dass Sie müssen, dann müssen Sie. Der Mensch muss müssen, wenn er glaubt, gehabt worden zu sein. Kotelett. Hamlet. Ja, Hammelkotelett. Ja, also ich werde Ihnen jetzt im Verlauf dieser Psycho... werde ich Ihnen ein Rätsel aufgeben. Passen Sie auf. Ich passe. 18. 20. Ne. Spielen doch hier nicht Schach, nicht? Also, es fehlt ja auch der vierte Mann. Eben. Also, jetzt das Rätsel. Ja. Was ist das? Was ist denn das? Hat ihr noch gar nicht... Ach, da kommt noch was. Wäre ja auch zu kurz. Also, das erste läuft. Das zweite läuft auch. Und das Ganze zusammen ist eine Stadt. Das erste läuft. Ja. Und das zweite ist eine Stadt. Nein. Das zweite läuft auch. In die Stadt. Nein. Nicht in die Stadt. Nein, ich kann nicht Herr dieses Rätsels werden. Vielleicht haben Sie just ein anderes da, das Sie mir unterbinden Nein, können. Weder da noch dort. Wir müssen erst dieses eine zu Ende raten. Ja, das müssen wir. Also bitte. Also los. Na eben, Sie sollen raten. Ja, nein, ich weiß nicht. Ich denke, Sie wissen nicht. Ja. Na also, sehen Sie, das ist die Stadt... Warum? Ist die Stadt Rossbach. Wo Sie? Wieso? Das erste läuft. Ja. Ross, nicht? Läuft. Trapp, trapp. Und das zweite, Bach. Das Ganze zusammen, Ross, Bach. Ja. Ja, das ist ein feiner Witz. Ich habe noch nie so gelacht. Das ist doch kein Witz, Herr, sondern das ist Rätsel. Das müssen Sie vorher sagen. Aber ich habe auch ein schönes Rätsel da. Das werden Sie nie raten. Also, was ist das? Ja. Das werden Sie nie raten. Gar also, kein also, ich sage nicht. Also, ich wette 100 Mark, dass ich das Rätsel rate. So. Ja. Ich setze 10 Mark dagegen, dass es nicht raten. Verlassen Sie sich drauf, ich rate das Rätsel. So. Na, ja. Das werden wir ja sehen. Na. Geben Sie es auf. Ja, geben Sie es auf. Das raten Sie doch nicht. Nein, ich gebe es nicht. Also, geben Sie es nur auf. Ja, geben Sie es auf. Das hat gar keinen Zweck. Also, 100 Mark setze ich, dass ich das. Also, komm, passen Sie zu. Hören Sie auf. Hören Sie zu. Ja, also. Also, was ist das? Eben. Also, 100 Mark wetten Sie, ja? Jawohl, ich setze 10 Mark dagegen. Ja, bitte. Also, was ist das? Es hat einen roten Schnabel, grüne Flügel, gelben Schwanz, fliegt in der Luft, macht pff, pff und hat 10 Zentner Kartoffeln auf dem Puckel. Gelben oder roten Schnabel? Ja. Nein. Gelben Schnabel, roten Schnabel. Roten Schnabel, gelbe Flügel, grünen Schwanz. Schwanz, ja. Fliegt in die Luft? Ja. Mach pst, pst. Nein, pf, pf. Nicht bis pst. Ja. Pst. Ja. Vorne. Ja, und hinten macht's nichts. Nein. Gut. Ja, und, was, und, 10 Zentner Kartoffeln? Ja. Bratkartoffeln. Hier haben Sie 100 Mark, ich weiß es nicht. Hier haben Sie 10 Mark, ich weiß auch nicht. Hallo, Sie. Ja. Sagen Sie, was war denn das da eben für ein graues Säugetier? Das war eine Katze. Ah, das war aber eine schöne graue Katze. Ja, das war auch meine Katze. So, Sie haben eine Katze. Ja, ich habe eine Katze und ich habe sie der Mäuse wegen. Ach, Sie haben Mäuse. Nein, ich habe keine Mäuse. Ich denke, Sie haben Mäuse. Nein, seit ich die Katze habe, habe ich keine Mäuse mehr. Also, da brauchen Sie auch keine Katze. Ja, ich habe mich so an das Tierchen gewöhnt. Ja, schon noch sehr jung, ne? Nein, die Katze ist schon ganz alt. Ah, natürlich, ja, deshalb ist sie ja auch so grau. Ja. Apropos alt, wie geht's eigentlich Ihrer Frau? Oh, danke. Und Ihre? Meine auch. Ah, das freut mich, dass es Ihrer Frau auch geht. Mich auch. Ja, es freut mich, dass es Sie freut. Ja, und wie es mich erst freut, dass es Sie freut, dass es mich freut. Ja, das freut mich. Mich auch. Sagen Sie, wie geht's eigentlich Ihrer Frau Großmutter? Ich habe gar keine. Oh, Verzeihung. Bitte. Danke. Wie geht es Ihrer Großmutter? Danke. Ich habe lange nichts von ihr gehört. Ach, ist sie verreist? Nein, tot. Ja. Ja, deswegen hat sie aber auch so lange nicht geschrieben. Ja, ja aber nun mal was ganz anderes. Ja. Wie geht es eigentlich Ihrer Katze? Danke, danke, gut. Ich habe ja gar keine Katze. Ja, aber wieso denn nicht? Ich war neulich bei Ihnen und da lag doch eine Katze am Ofen und schnurrte. Nein, Sie ist ein Irländer. Na, also Sie, das ist nicht möglich. Ich habe wohl einen Ofen, aber ich habe keine Katze. Naja, aber eine Katze lag doch da. Nein, nein, da lag keine Katze. Naja, aber ich bin ja nicht blöd, nicht? So. Ja. Na, hören Sie mal, ich werde doch wohl noch unterscheiden können, ob das, was da lag und schnurrte, eine Katze war oder sagen wir meinetwegen ein Staubsauger. Aber lieber Herr oder lieber Mann, ich habe weder einen Schnursauger noch eine Staubkatze. Naja, also schön war es keine Katze, die da lag. Nein, es war auch keine Katze, es war ein Kater. Kennen Sie eigentlich schon Tante Hedwig? Sie ist eine ziemlich bejahrte Dame und sie ist legt Karten, nicht? Sie lebt davon, sie legt Karten, so großes Glück über einen kleinen Weg, etc., etc. Und wenn du denkst, das geht nicht, geht nicht, geht nicht, geh zu Tante Hedwig, Hedwig, Hedwig. Sie schaut in die Karten, Karten, Karten und sagt dir ganz klipp und klar, was noch kommt und was schon war. Hedwig sieht mit scharfem Blick, Herzdame ist dein ganzes Glück. Nur ein Bube, so ein Hecht, der stört und das ist schlecht. Und bist du mal liebeskrank, so braut sie dir einen Liebestrank. Diesem Zauber, du wirst sehen, kann niemand widerstehen. Wenn du denkst, es geht nicht, geht nicht, geht nicht, geh zu Tante Hedwig, Hedwig, Hedwig. Sie schaut in die Karten, Karten, Karten und sagt dir ganz klipp und klar, was noch kommt und was schon war. Gewinn, geh nur zu Tante Hedwig hin. Sie sagt dir ganz sicher, wann man damit rechnen kann. Liegt Pik 8 neben der 10, ha, dann kann dir nichts daneben gehen. Dann geht alles gut soweit. So, nun weißt du Bescheid. Da geht zu Tante Hedwig, Hedwig, Hedwig. Sie schaut in die Karten, Karten, Karten. Ja, und gibt dir ganz klar und klipp sicherlich den richtigen Tipp. Also geh zur Tante Hedwig. Denn sehen Sie, Radfahrer. Das am Montag fährt er voller Lust, mit kühnem Schwung und stolzer Brust. Schweigen ist Gold und Reden ist Silber. So sagt schon der alte Volks. Am Dienstag fährt er voller Lust, mit kühnem Schwung und stolzer Brust. Wenn wir jetzt in unserem Programm fortfahren wollen, so ist es Zeit, noch ein Radfahrer. Dass wir am Mittwoch fährt er voller Lust, mit kühnem Schwung und stolzer Brust. Moment. Herr Erz, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich da? Ich dichte. Sagen Sie, Sie sollten lieber Wasserleitungsrohre dichten. Das bringt mir ein. Ja, das stinkt. Das stimmt. Ich

Weil ich, das steht so im Programm. Und außerdem ist es so, weil eben der Mückentanz gespielt wurde, so ist es ja so, dass es so ein berühmtes Gedicht gibt. Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mücke. Nicht, nun reimt sich das aber doch nur schlecht. Da habe ich das umgedichtet. Mit Geduld und Tücke fängt man eine Mucke. Und ich will mich jetzt nun, will keine Mucken mehr machen, sondern will mich jetzt hier an diesen Flügel setzen, meine Lieben. Und seien Sie jetzt auf das Schlimmste gefasst. Ich werde jetzt hier in die Tasten greifen und bis ich jetzt zum Flügel hingehe, bitte klatschen Sie, damit kein Loch entsteht. So, genug. So. Sie hören jetzt ein kleines trauriges Liedchen. Gleich los. Einen Moment. Das ist die Ouvertüre. Die Ouvertüre. Sie hören jetzt, also nachdem die Ouvertüre verklungen ist, ich hatte keinen richtigen Schluss, aber es macht ja nichts. Sie hören jetzt ein kleines melodramatisches Werk in einem halben Akt mit einer Ouvertüre vorneweg. Das Märchen vom Muselmann. Ja, sollten Sie im Moment nicht wissen, was ein Muselmann ist, da werde ich Ihnen kurz erläutern. Also ein Muselmann ist ein Anhänger Mohammeds, also ein Mohammedaner. Nicht? Das ist genau dasselbe wie die Anhänger Buddhas, die Buddhiker sind. Nicht? La, la, la, la, la, es war einmal ein Muselmann, der trank sich einen Dusel an, wann immer er nur kund. Er rief dann stets das Muselweib, wo es denn mit dem Fusel bleibt. Denn Durst ist nicht gesund. Und brachte die Olle die Pulle rein, gefüllt mit dem süßesten Muselwein. Dann trank er und trank er, hinsank er als Kranker, bis Gott sei Dank er leise entschlief. Und wenn er wo was kriegen kann, dann trinkt er auch noch heute. Jetzt können Sie klatschen. Sie hören jetzt die Szene Der Chauffeur. Mitwirkende Gitta Lind, Sie, Heinz Erhard, er, der Chauffeur Rudi Rauer. Hör endlich auf mit Zeitung lesen. Das macht einer ganz wahnsinnig. Während ich mich hier aufrege, liest, stehst du da und liest Zeitung. Damit du es weißt, ich lasse mich jetzt endgültig scheiden. Ah, das sind leere Versprechungen. Wer hat die Möbel mit in die Ehe gebracht? Ich. Wer kocht dir jeden Tag das Essen? Ich. Ja, und alles, was du kochst, schmeckt nach Gulasch. Die Erbsensuppe von vorgestern, war die nicht wunderbar? Ja, war auch Gulasch. Erst gestern habe ich dir deine Lieblingsspeise gekocht, diesen komischen Vanillepudding mit rosa Soße. War auch Pudding. Nee, war nicht Pudding, war Gulasch. Stör mich hier nicht beim Lesen, du bringst mich ja ganz durcheinander. Darf ich vielleicht mal fragen, wonach der Gulasch von heute geschmeckt hat? Das hat nach Vanillepudding mit Schokoladensoße geschmeckt. Die stürzen mich zum Fenster raus. Ja, schade, wir wohnen ja im ersten Stock, nicht so dumm. Seit einer Woche bitte ich dich darum, eine Anzeige aufzugeben in der Zeitung, dass wir einen Chauffeur suchen. Hast du vielleicht die Anzeige aufgegeben? Nein. Nein, nein, nein, natürlich nein. Wer muss sie wieder aufgeben? Tja, du, nicht? Ja, natürlich ich. Ja, und sie werden bleiben. Das sage ich dir. Ja. Ich fahre dich nicht mehr ins Büro. So, das wird sich im Verkehr der Stadt nur günstig auswirken. Sei nicht so unverschämt. Du kannst mich gern haben. Ja, auch das noch. Es hat geklopft. Was? Es hat geklopft. Ja, ich bin ja nicht blind, ich höre das ja schließlich. Jetzt weiß ich, dass du nicht blind bist, aber einer von uns muss hier aufmachen. Ja, wahrscheinlich du. Wahrscheinlich ich, wahrscheinlich ich. Ja, wir können ja auch ausraten, nicht? Ach. Wer? Ja. Das ist eine Unverschämtheit. Na? Guten Tag. Guten Tag. Ich komme auf Ihre Anzeige. Na, das ist aber Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Haben Sie Papiere da? Ja, bitte sehr, haben Sie Papiere. Danke. Hören Sie mal, das ist aber sehr komisch. Bei der Familie Piepvogel waren Sie nur 14 Tage. Bei Kronackers nur 7 Tage und bei Schulzes nur 2 Tage. Wie haben Sie denn das fertiggebracht? Wie kommt das? Ja, da war es so. Kaum hatte ich meinen Dienst angetreten, starb die Frau des Hauses. Der wird genommen. So, und nun so etwas Besinnlicheres. Das große Los zum Beispiel. Wie man es auch dreht, wie man es auch nimmt, das Los ist uns vorausbestimmt. Wir wissen nicht, was kommt, was geht, wie man es auch nimmt, wie man es auch dreht. Wie man es auch dreht und nimmt und zieht, wir wissen nicht, was uns noch blüht. Das große Los blüht uns nicht oft, wie man es auch dreht, nimmt, zieht und hofft. Nicht so schön, ne? Also. Oder Birnen sind die schönsten Früchte, die ein Denkerhirn erfunden. Denn mit ihrem weißen Lichte schenken sie uns Tagesstunden wieder, die wir sonst versäumen. Doch sie stören uns beim Träumen. Deshalb Schluss, wir drehen am Schalter. Und die Sonne seines Lebens sucht der arme graue Falter in der Finsternis vergebens. Oder Schal und Rauch. Und der Rauch der Zigarette kräuselt sich und steigt zur Decke und da oben wird er breiter. Und nun sieht er deinen blauen Schal so ähnlich, dem ich zürnte, weil er das tat, was du ständig mir verbotest, nämlich dieses, dich ganz zärtlich zu umhalsen. Doch nun ist der Rauch verflogen, nichts erinnert an den Schal mehr, höchstens der Geschmack im Munde, den ich habe, weil er Schal ist. Oder hier, die Attraktion. Alt-Neu-Sandsteinberg ist ein Nest, das man sonst gern links liegen lässt. Doch sind Begräbnisse hier, seit's die neue Glocke gibt, von Reiz. Denn durch das individuelle Geläut vom Turme der Kapelle weiß sie die Besten und die Bösten zu läutern, strafen oder trösten und durch ihr löbliches Bestreben den Friedhof quasi zu beleben. Starb, wer nichts war als alt und krumm, dann macht die Glocke einfach bumm. Doch war der Tote gläubig fromm, dann macht sie jubeln, bim, bam, bom. War der Verblichene ein Schlimmer, hört man von ihr nur ein Gewimmer. Doch starb ein Kind und flog in Himmel, dann macht sie bummel, bammel, bimmel, bummel, bammel. Alt-Neu-Sandsteinberg ist ein Nest, wo man sich gern begraben lässt. Und jetzt eine ganz private, persönliche Sache. O wär ich der Kästner Erich. Auch wäre ich gern Christian Morgenstern. Und hätte ich nur einen Satz vom Ringelnatz, doch nichts davon. Zu aller Not habe ich auch nichts von Eugen Roth. Drum bleibe ich, wenn es mir auch schwer ward, nur der Heinz Erhard. Mami ging heut ins Theater. Man gibt Salome von Strauß. Deshalb blieb dein alter Vater ausnahmsweise mal zu Haus. Doch nun musst du schlafen gehen, denn das Männchen mit dem Sand habe ich bereits gesehen. Dreh dich doch um zur Wand. Schlafe ein, mein Schätzchen, und träum von einem Kätzchen, vom Püppchen bunten Steinchen. Schlaf ein, mein Kleinchen, schlaf nun ein, mein Bübchen, ein Engel geht durch Stübchen, ganz leis auf nackten Beinchen. Schlaf ein, mein Kleinchen, während nun der gute Mond am Himmel lacht, sitzt dein Papi hier am Bettchen und bewacht dich, mein kleines Schätzchen. Jetzt schlafen schon die Kätzchen, die Püppchen und die Steinchen. Schlaf ein, mein Kleinchen. Schlafe ruhig, ohne Pause, durch bis morgen früh um acht. Gar nichts Böses gibt's im Hause, denn dein Papi wacht. Und ich streichle dir das Köpfchen und ich küsse dein Gesicht. Musst du noch einmal aufs Töpfchen oder brauchst du etwa nicht? Nein, ach, du warst erst gestern so, ja. Schlafe ein, mein Schätzchen, und träum von einem Kätzchen, vom Püppchen bunten Steinchen. Schlaf ein, schlaf einchen, schlaf nun ein, mein Bübchen, ein Engel geht durch Stübchen, ganz leis auf nackten Beinchen. Schlaf ein, mein Kleinchen, während nun der gute Mond am Himmel lacht, sitzt dein Papi hier am Bettchen und bewacht dich, mein kleines Schätzchen. Jetzt schlafen schon die Kätzchen, die Püppchen und die Steinchen. Schlaf ein, mein Kleinchen. Der gute Mond am Himmel lacht, sitzt dein gramdurchfurchter Vater hier und wacht. Du schlaf schon endlich ein, du Bengel, sonst kommen ein paar furchtbar schwarze Engel und werfen nach dir mit Steinchen. Schlaf ein, mein Nun, ich habe, wie gesagt, vier Bücher verbrochen bis jetzt. Und dies hier, was Sie hier sehen, ist ein gesammeltes Werk. Wird demnächst erscheinen, vielleicht im Jahr 75 oder so. Entschuldigung, ich muss mal. Für die Hörer, die das nicht sehen, hier, hören Sie, das ist eine Thermosflasche. Da ist Kaffee drin. Ein großer Brauner. So. Und nun. Und. Ich habe dieses Buch in Blöcke aufgeteilt und der erste Block heißt Tierisch-Satirisches. Darf ich Ihnen daraus etwas vorlesen? Ich habe mich hier überall solche Ecken reingemacht, solche Eselsohren. Das gilt dann. Das muss ich vorlesen. Und als erstes ein tierisches Gedicht. Tatü, tatü heißt es. Ich fange vorne an. Die Jagd beginnt. Tatü, tatü, ertönt es aus dem Horne. Der Jäger tutet hinten rein, dann kommt's Tatü von vorne. Der Jäger nimmt zwei Gläser mit, an einem kann er drehen, da kann er das, was weiter weg, ganz nah und deutlich sehen. Das andere Glas ist dazu da, den Schnaps daraus zu trinken, die Flasche ist im Rucksack drin, gleich neben Brot und Schinken. Auch eine Flinte hat er mit, gefüllt mit feinstem Schrote, und wenn er schießt und gar noch trifft, gibt's bei den Hasen Tote. Er legte aber einen Hirsch, so hängte als Trophäe gleich das Geweih ins Wohngemach, damit es jeder sähe. Die Jagd ist aus. Tüta, so tönt das Horn aus blankem Bleche. Der Jäger geht ins Stammlokal, der Hirsch bezahlt die Zeche. So, von erst. Und jetzt wollen wir uns einem anderen Säugetier zuwenden, der Katze. Das Gedicht heißt Die polyglotte Katze. Polyglotte, wissen Sie ja, was es heißt? Und Katze ist das berühmte Tier, das auf vier Beinen immer rumläuft und Mäuse zu fangen sucht. Also die polyglotte Katze. Die Katze sitzt vorm Mauseloch, in das die Maus vor kurzem kroch und denkt, da wart nicht lang ich, die Maus, die fang ich. Die Maus jedoch spricht in dem Bau, ich bin zwar klein, doch bin ich schlau, ich rühre mich nicht von hinnen, ich bleibe drin. Da plötzlich hört sie, statt Miau, ein laut vernehmliches Wau, Wau und lacht, die arme Katze, der Hund, der hat sie. Jetzt muss er aber schleunigst flitzen, anstatt vor meinem Loch zu sitzen. Doch leider nun, man ahnt's bereits, war das ein Irrtum ihrerseits. Denn als die Maus vors Loch hintritt, es war nur ein ganz kleiner Schritt, wird sie durch Katzenpfotenkraft hinweggerafft. Danach wäscht sich die Katz die Pfote und spricht mit der ihr eigene Note, wie nützlich ist es dann und wann, wenn man eine fremde Sprache kann. Oder das Lama. In dem Land des weisen Brahma lebte jahrelang ein Lama, dem es niemals wollte glucken, weit im Bogen auszuspucken. Schrecklich litt es seelisch wegen diesem seinem Unvermögen und die Tränen waren ihm nah, wenn es andere spucken sah. Heimlich übte es im Sitzen oder Stehen den Mund zu spitzen, um dann zielgerecht durch dessen Spalt den Strahl hinauszupressen. Doch selbst in bequemster Lage förderte es nichts zutage. Und, so endet dieses Drama, schließlich musste unser Lama vor den Thron des Brahma traben, ohne je gespuckt zu haben. Das war nicht so besonders gut, also schön. Nein, nein, gut, gut, gut, gut. Ach, wir haben noch andere Sachen hier. Was meinen Sie, was ich hier noch... Ja, die Kuh zum Beispiel, die Kuh. Auf der saftig grünen Wiese weidet ausgerechnet diese eine Kuh. Ach, ihr Herz ist voller Sehnen und im Auge schimmern Tränen ab und zu. Was ihr schmeckte, wie der Kauze mit der Schnauze, dann verdaut sie und macht Mu. Träumend und das Maul bewegend, schaut sie dämlich in die Gegend. Grad wie du. Ja, dann habe ich hier noch ein Kinderlied. Ich sehe sehr viele Jugendliche hier. Also... Eier, Popeia, was raschelt im Stroh? Das sind die lieben Mäuschen, die freuen sich so, denn die Katze ist krank. Nun ringeln sie Schwänzchen und heben das Köpfchen und machen ein Tänzchen, drum raschelst doch so in dem Stroh. Eier, Popeia, Eier, Popo. Naja, also schön, also. Oder mal jetzt etwas ganz Kluges, ein humanistisches Frühlingslied. Amsel, Drossel, Star und Fink singen Lieder vom Frühling. Machen recht viel Federlesens von der Gegenwart, dem Präsens. Krokus, Maiglöckchen und Kressen haben längst den Schnee vergessen. Auch das winzigste Insekt denkt nicht mehr ans Imperfekt. Hase, Hering, Frosch und Lachs, Elke, Inge, Fritz und Max, alles, alles freut sich nur an dem Jetzt und aufs Futur. So. Und nun ein kleines Machwerk, das passt überhaupt gar nicht hier in die Jahreszeit. Die Weihnachtsgans. Ich weiß, etwas verfrüht, nicht? Aber wer weiß, wann die Sendung kommt. Vielleicht kommt sie zu Ostern, dann geht's wieder. Also, die Weihnachtsgans. Tiefgefroren in der Truhe liegt die Gans aus Dänemark. Vorläufig lässt man in Ruhe sie in ihrem weißen Sarg. Ohne Bein, Kopf und Gekröse ruht sie neben dem Spinat. Ob sie wohl ein wenig böse ist, dass man sie schlachten tat? Oder ist es doch zu kalt ihr? Man sieht's an der Gänsehaut. Nun, sie wird bestimmt nicht alt hier. Morgen wird sie aufgetaut. Welch Duft zieht aus dem Herde durch die ganze Wohnung dann. Macht, dass gut erbraten werde. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Ja, und nun ein kleines Gedicht aus Bonn. Es hat aber nichts mit Politik zu tun. Sie werden vielleicht enttäuscht sein. Entschuldige, gleich mal. Gut, ihr auch zu hören. Ich habe getrunken. So, also, in Bonn gibt es ja das berühmte Beethoven-Denkmal. Und das steht auf einer grünen, schönen Fläche. Und da gibt es leider auch sehr viel Tauben. Und die Tauben, die verschandeln ja ein wenig dieses Denkmal. Und darauf habe ich ein Gedicht gemacht, die Tauben und Beethoven. Die Tauben landen auf dem Rasen und trampeln drauf mit ihren Pfoten, als ob sie das Schild noch niemals lasen, Betreten des Rasens verboten. Dann setzen sie sich in die Ohren vom armen Beethoven, dem Kalten. Sie haben es sich wohl geschworen, wir Tauben müssen zusammenhalten. Von oben herab und von hinten bekleckern sie den Komponisten wie unartige Gören. Man kann noch so bitten und drohen und meckern, die Tauben wollen nicht hören. Sie scheinen bisher aller Mittel zu spotten. Deshalb, glaube ich, müsste man sie dazu bewegen, um sie ein für alle Mal auszurotten, nur taube Eier zu legen. Ja, vergessen wir das. Gut, ist gestorben. Also schön. Und jetzt, Moment. Etwas Lyrisches auf den Tod meines Hundes. Auf dem Berge steht ein Häuschen und das Häuschen ist ein Garten und am Zaun von diesem Garten war's, wo wir den Hund verschachten. Ach, er starb an einer Gräte, die im Hals beim Atmen störte und die ja genau genommen da auch gar nicht hingehörte. Und nun stehe ich am Grabe, pflanz Vergissmeinnicht und bete. Von dem Kirchturm schlägt es sieben und vom Kirchturm schlägt es sieben und vom Kirchturm, ja, sieben mal kann man es nicht machen, vom Kirchturm schlägt es sieben und vom Schellfisch war die Grete. So, das war das. So, wir neigen uns gleich dem Ende des ersten Teils zu. Ich habe hier noch den Stier. Ich war neulich mal in Spanien. Wir drehten einen spanischen Heimatfilm, wo die Pyrenäen rauschen. Ich spielte da eine Wildsau. Also es war nicht so besonders. Und da habe ich auch einem Stierkampf beigewohnt. Also das ist ja ungeheuer. Also. Der Stier. Ein jeder Stier hat oben vorn auf jeder Seite je ein Horn. Doch ist es ihm nicht zuzumuten, auf so'm Horn noch zu tuten? Nicht drum, weil er nicht tuten kann, nein, er kommt mit dem Maul nicht ran. So. So. Und als Schluss des ersten Blocks hören Sie einen Zyklus. Meiner besteht aus zwei Werken. Das erste Werk heißt Der Frühling, das zweite Werk heißt Der Herbst. Frühling ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Gestern hatten wir ja Sommer, aber das macht so gut wie fast wenig. Also der Frühling. Und wieder ist es Mai geworden, es weht aus Süden statt aus Norden. Die Knospen an den Bäumen springen und Vogel, Wurm und Kater singen. Fidirallala, fidirallala. So, jetzt der Herbst. Das war nur kurzer Frühling, ne? Der Herbst. Und wieder ward es Herbst hienieden, es weht aus Norden statt aus Süden. Die Knospen an den Bäumen ruhen und auch die Kater haben nichts zu tun. Ralafididi, Ralafidi. Ich vergaß noch ganz zu erwähnen, natürlich hat dieses Buch, was jetzt demnächst erscheint, auch ein Vorwort. Ich möchte Ihnen einige ganz kleine Sachen daraus vorlesen. Also wer durch welche Umstände auch immer in den Besitz dieses Buches gelangt, ist möglicherweise zunächst unschlüssig, was er damit anfangen soll. Darf ich deshalb im Folgenden eine Richtlinien zur Kenntnis geben. Wer junge Kinder hat, der überlasse ihnen dieses Buch. Sie können die weißen Stellen mit Männchen bemalen oder die abgebildeten Personen ausschneiden. Ganz kleinen Kindern mag dieses Buch als Unterlage dienen, falls ein paar Zentimeter bis zur Suppe fehlen. Für ältere Ehepaare jedoch ist es schier unentbehrlich, denn gibt es ein besseres Wurfgeschoss. Allerdings muss der Werfer streng darauf achten, dass sich der Gegenwind während des Fluges nicht in den Seiten verfängt und dadurch die Flugbahn des Geschosses verändert oder gar bremst. Aus diesen kurzen Beispielen ist ersichtlich, wie nutzbringend die lächerlichen paar Schillinge, die dieses Druckerzeugnis gekostet hat, angelegt sind. Es kommt die große Überraschung nun, man kann in diesem Buch auch lesen. Das Schwarze sind die Buchstaben. Man lese sie am zweckmäßigsten reihenweise von links nach rechts, denn in Europa hat sich das von links nach rechts Lesen immer mehr eingebürgert. Und um einen möglichst großen Leserkreis zu erfassen, hat der Autor besondere Rücksicht auf die Diabetiker genommen. Man wird das Wort Zucker vergeblich suchen. Auch hat er für diejenigen, die an Übergewicht leiden, Fettgedrucktes vermieden. Bevor ich jedoch mein Musenkind der Öffent und damit der Lächerlichkeit preisgebe, muss ich schnell mal brechen. Und zwar eine Lanze für jene Leser, die mehr der abstrakten Kunst zugeneigt sind. Diesen bleibe es unbenommen, Wortfolgen nachtstehender Machwerke aus den Satzgebilden herauszulösen. Ja, selbst einzelne Buchstaben innerhalb eines Wortes beliebig umzustellen und die Zeilen grafisch aufzulockern. Auch der unbefangenste Leser wird zugeben müssen, dass so dieses Buch für den modernen Menschen über Jahre hinaus anregend bleibt. Was man nicht von jedem Werk unserer Literatur behaupten kann. So, das war nur das Vor. Also schön. Ich habe eine kleine Seereise gemacht und war im Schwarzen Meer. Das heißt, das Rote Meer muss eigentlich heißen. Also schön, das Schwarze Meer und da fuhren wir durch den Bosporus. Und der Bosporus ist ja berühmt geworden durch die Sage von Hero und Leander. Schon der österreichische Dichter Pachzer, der nebenbei auch den Grill erfand und deswegen meist Grillparzer genannt wird, hatte obiges Liebespaar in seinem Lustspiel des Meeres liebe Wellen zum Vorwurf genommen, ohne dass man ihm einen solchen machen könnte. Also, ich habe, wie gesagt, dieses alte, also vor Romeo und Julia noch, dieses Paar bearbeitet in einem kleinen Zyklus. Es heißt Hero und Leander oder falsche Sparsamkeit. Der Hero und auch die Leander, das ist nicht die Zara natürlich, das ist eine ganz andere, wie gesagt, die war auch schon sehr alt. Aber wie gesagt, der Hero und auch die Leander, die hatten gar nichts miteinander. Das lag hauptsächlich an der Länge und Breite jener Meeresenge, die man, hat man nicht gerade gepennt, als Hellespont von früher kennt. Doch war der Hero ja schon immer bekannt als Sportler, nämlich Schwimmer, weshalb er eines Mittwochs rief: Ich schwimme zu ihr. Ist's auch tief? Ist auch die Strecke nass und lang? Was macht das schon? Mir ist nicht bang. Ich arbeite bis Freitag bloß, dann schwimme ich nach Dienstschluss los. Drauf schrieb er eine Ansichtskarte: Ich komme ganz früh am Sonntag, warte. Am Samstag, warte. Doch weil du, liebe Lea, faktisch direkt am Ufer wohnst, was praktisch, so zünde eine Kerze an und stell sie in dein Fenster dann, damit sie leuchte und mich leite zu dir bis auf die andere Seite. In 6 bis 7 Stunden höchstens bin ich dann da. Leb wohl, bis nächstens. Ich geb den Vorschusskuss, hier hasten, und warf die Karte in den Kasten. Und Freitagnacht, wie vorgesehen, sprang er, die Uhr war kurz nach 10, bekleidet nur mit einer Hose, im Munde aber eine Rose und mit Salatöl eingerieben, ins Wasser mit dem Ziel nach drüben. Zweiter Teil. Das Meer geht hoch, die Winde wehen, die Nacht ist schwarz, er kann nichts sehen. Den Mond und auch die Sterne nicht, doch auch nicht seiner Liebsten Licht. Wie sehr er die Pupille weitet, wo ist die Kerze, die ihn leitet? Verzeihung, geht es hier zum Ufer? Brüllt er, doch niemand hört den Rufer. Nur schwer noch kann er sich im kalten Gewässer über Wasser halten, und so verliert im Meergetose er erst die Hoffnung, dann die Rose. Er murmelt paar Mal, Junge, Junge, dann dringt ihm Wasser in die Lunge, er nimmt noch zwei, drei Schluck, drauf sinkt er bis auf den Grund und hier ertrinkt er. So endete das Sein für ihn durch eine Kerze, die nicht schien. Dritter Teil. Nun fragen Sie wohl unterdessen, weshalb hat sie das Licht vergessen? Weil sie, wie so das Schicksal spielt, die Post erst Montag früh erhielt. Und da war es zu spät zum Leuchten, da lag er schon im Grab im Feuchten. Hätte er ein Telegramm geschickt, wäre ihm das Vorhaben geglückt. Also, ich finde das wunderbar, dass Sie bei diesem schönen Wetter hier in diese dumpfe Stube gekommen sind. Ich meine, man sieht ja einige, die nicht da sind, aber wir haben mit Absicht nicht mehr reingelassen. Es soll ein gemütlicher Abend werden. Ich habe hier meine Werke drin. Nee. So. Und hier. Und dies noch, ich möchte zunächst zu meiner Person, falls einige noch nicht Bescheid wissen, hier etwas sagen. Ich stelle das hier hin. So, hier muss ich reinsprechen. Ich wurde an einem 20. Februar als einziger Sohn meiner beiden Eltern geboren. Ich war ein Wunderkind. Schon mit 6 Jahren und einem Finger konnte ich die letzte Rose ganz ohne Noten auf dem Klavier spielen. In der Schule war ich weniger erfolgreich. Dass ich aber 11 Jahre in der 6. gesessen hätte und dann geheiratet hätte, meine Lehrerin nämlich, ist erlogen. Im zarten Alter von 42 Jahren entdeckte mich der deutsche Film, der seitdem langsam dahinsiecht. Das Fernsehen dagegen hat durch meine Mitwirkung weniger Schaden genommen. Zwischendurch schrieb ich einige Bücher, die zunächst verlegt, dann wiedergefunden und schließlich sogar verkauft worden sind. Begeisterte Leserbriefe erreichen mich fast täglich in ungeheurer Zahl. Neulich erst wieder zählte ich 3 Stück. So, also das ist so viel über meine Person.